Kundgabe 6137. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.12.1954. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Euch allen sichere ich meine Hilfe zu, die ihr in Drangsal und Not euch befindet. Wenn ihr nur euren Weg zu mir nehmet, wenn ihr in eurer bedrängten Lage meiner gedenket, wenn ihr zu mir kommet. Ihr sollt es glauben, dass ich euch helfen kann und helfen will und mit dieser Zuversicht zu mir kommen, euch mir anvertrauend und meiner Verheißung gedenken, dass ich euch geben werde, was ihr erbittet. Keiner wird von mir gehen, der nicht Trost und Kraft von mir empfangen hat, so er nur vollgläubig betet zu mir, so er zu mir kommt, sich bei mir Hilfe erhoffend. Ich weiß wohl um eure Not, dennoch fordere ich euch auf, dass ihr selbst euch mir anvertraut, weil ich euch erst dann helfen kann, wenn ihr mich darum angehet, wenn ihr den Weg gefunden habt zu mir. Denn mein Ziel ist es, euch nahe zu sein und euch darum zu veranlassen, dass ihr mit mir Verbindung suchet. Erst wenn ihr aus eigenem Willen euch mir verbunden habt in Gedanken, was geschieht durch inniges Gebet zu mir, habe ich dieses Ziel erreicht. Die Anerkennung meiner selbst als Gott und Vater von Ewigkeit, die ihr mir einst verweigert habt und die euch darum unselig werden ließ. Immer werde ich zu euch sagen, kommet zu mir oder bittet, so wird euch gegeben, oder rufet mich an in der Not, weil immer es mein Wille ist, dass ihr euch mir verbindet. Dann erst kann ich meine Ansprüche an euch geltend machen, dann habt ihr euch gleichsam mir ergeben, und das bedeutet ein Lösen von meinem Gegner. Und ihr werdet dann auch verstehen, warum ich euch so oft in Not und Bedrängnis geraten lasse, wo es immer nur einen Ausweg gibt, dass ihr mich anruft um Hilfe, so ihr euch nicht ganz dem ergebt, der euch herabzieht, der euch dann auch hilft, aber in offensichtlich euch schädigender Weise, denn er verlangt eure Seele dafür. Er wird euch irdisch alles zuwenden, doch das Leben eurer Seele werdet ihr dafür verlieren, denn ihr geratet immer mehr in seine Gewalt. Ihr werdet nur noch irdisch-materielle Gedanken haben und meiner völlig vergessen. Ihr werdet mich verleugnen und ihn erneut als euren Herrn anerkennen. Und es wird euch gut gehen auf Erden, aber verloren werdet ihr sein für ewige Zeiten. Ersehnet euch nicht dieses Wohlergehen auf Erden, sondern kommet in eurer Bedrängnis zu mir. Und ich werde euch wahrlich geben, was ihr benötigt für Leib und Seele. Ihr werdet nicht spärlich bedacht werden, denn meine Liebe teilet reichlich aus, jedoch nur, was eurer Seele zum Heil gereichet, aber wird auch euch irdisch allzeit versorgen, wie ich es euch verheißen habe. Ihr brauchet nicht in Not zu sein, denn ihr habt einen Vater im Himmel, der nur verlangt, dass ihr euch an ihn wendet im Herzen und der dann euch auch versorgen wird, Kindern gleich, denen er nichts abschlägt, außer was ihnen schadet. Doch ihr müsset freiwillig zu ihm kommen. Amen.